places where the faces fit. You always wanted to never say it, and now you wonder, well, is this it? I'm always screaming, dreaming, strange without you. Without you. You know the numbers, you dream in slumber. You got the faces and the photographs. You always wanted to never say it, and now you wonder, well, what do I have? I'm always screaming, dreaming, strange without you. Without you. Strange without you. Strange without you. Strange without you. Sperrig, seltsam und extrem sparsam mit Effekten. I Am Cloud aus Manchester haben den Effekt des Weglassens entdeckt auf ihrem neuen Album und präsentieren den rauen Sound von Gitarre, Bass und Schlagzeug und Stimme fernab von Pop-Klischees auf ihrem aktuellen Album Gods and Monkeys. Das ist nicht neu, dafür aber recht trendy. Immer mehr neue Akustikgitarren, Trendsetter erobern den Markt und versuchen, mit dem nackten Song zu überzeugen. Interessante Entwicklung, wenn man überlegt, wozu die Studio- und Computertechnik in der Musikwelt heute in der Lage ist. Künstliche Stimmen, virtuelle Effekte und viel, viel mehr. Wesentlich mehr davon haben die Engineers aus London im Programm. Ihr psychedelischer Gitarrensound und die Gesänge sind sehr melodiös geraten. Leider musste die Band auf ihrer letzten Deutschlandtour auch mal vor 10 bis 20 Leuten spielen, da sie zurzeit leider nicht so sehr ins Trendschema passen. Nichtsdestotrotz sind ihnen ein paar tolle Songs auf ihrem Debüt geglückt. Beispiel Home. For laughter. Nicht zu Unrecht sagt man den amerikanischen Interpol immer mal wieder nach, dass sie Joy Division kopieren. Die Gruppe hat dennoch den Zeitgeist getroffen und ist dennoch irgendwie Revival pur. Es hat schon fast etwas Reißbrettartiges, wenn man sieht, wie Cover, Sounddesign mit den alten Heroen, wenn man das mit den alten Heroen vergleicht. Der weltweite Erfolg gibt ihnen trotzdem recht. Interpol mit Narc. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. Wenn eine Gruppe die Renaissance von Gitarrenbands eingeläutet hat, dann die amerikanischen Strokes. Wer immer schon mal wissen wollte, wie der frühe Iggy Pop Solo heute in Jung klingen könnte, der hört die Strokes. Die Band ist, wie ihre Kollegen von den White Stripes, so retro, dass es schon fast wieder modern ist. Dieser neue minimalistische oder dieser alte neue minimalistische Sound ist eigentlich wirklich relativ alt und wird heute richtig gehend nachgebaut, um den Effekt zu erzielen. Die Strokes haben damit einen Riesenerfolg und viele andere Bands sollten ihrem Konzept folgen. Kontrastprogramm, wie gesagt, jetzt die Strokes. The Strokes mit Reptilia, weiter jetzt mit Saby aus Dänemark, die einfach nie etwas anderes gemacht zu haben scheinen als diesen melodiösen Gitarrenrock. Nicht neu, aber irgendwie zeitlos. Brilliant Sky, Saby. We'll be right back. Madrugada aus dem tiefsten Norwegen mit On Your Side. In einem Land, wo die frühen Stones und viele andere Rockbands der 70er noch sehr präsent sind, sind Madrugada mit ihrem Sound ein Teil der Szene. Mittlerweile hat die Gruppe eine weltweite Fangemeinschaft, die ihren kompromisslosen Gitarrenrock liebt. Auch so ein Phänomen, The Thrills aus Dublin. Ich glaube, man kann kaum amerikanischer klingen als die Thrills. Kein Wunder, dass R.E.M.'s Gitarrist Peter Buck einfach mal vorbeikam und beim Album mitgespielt hat. Und auch Van Dyke Parks ist auf dem Album Präsenz. Die Thrills sind 70er-Feeling pur, klasse Songwriting und erstaunliche Stilsicherheit. Whatever happened to Corey Haynes? This is The Thrills. Now don't you believe me? Or can't you see I'm full of lies? Or something wants pure. City to build a mountain of envy, and I'm married, a canality. So let's stay out tonight. I just can't stop it. I just can't stop it. Ooh, girl, I said. I won't be the first, you won't be the last. Or something, or something once pure. I'm Paramount Pictures, I'm Andy Warhol with other peers. Hey, has-beens, I'm the Die britischen Athlete werden immer öfter in einem Atemzug mit Coldplay genannt. Diese Gitarrenband ist das perfekte Beispiel für alt trifft neu. Man hört alte Einflüsse sowie neuere Effekte in ihrem Sound. Aber auch für Athlete gilt die Regel wie für andere unzählige Gitarrenbands: Der Song zählt. Da haben Athlete einiges vorzuweisen. Beispiel Half-Light vom Album Tourist. Stuck as it's making its way back down. down. We find ourselves in a familiar part of town, and all that I've seen means nothing to me without you. So when I see you next, we'll make smile. looks at the soon as anything happens, she'll drag me on the street. And hand in hand, we stand protesting while everyone is still asleep. So I wait, and I wait, and concentrate on. Die schottischen Idlewild gibt es schon einige Jahre und sie haben eigentlich nie etwas anderes gemacht als in ihren melodiösen, aber auch rotzigen Gitarren-Sound und Rock. Vom Album zu Album werden sie besser. Das war The Space Between All Things vom Album Warnings Promises. Ich bleibe direkt mal in Schottland. Aus Glasgow stammen Biffy Clyro, die an einem ähnlichen Konzept wie Idlewild feilen, an einer britischen Gitarrenmusik, wie es sie immer schon gab und wahrscheinlich noch lange geben wird. Insofern kann man hier gar nicht von Revival sprechen. Biffy Clyro, Only One Word Comes to Mind. Moving Units aus Kanada haben mich an Bands wie die Comset Angels oder Gang of Four aus den frühen 80ern erinnert. Das waren Gruppen, deren unverwechselbarer Sound jahrelang auf Eis lag, um dann von vielen Bands gleichzeitig im neuen Millennium als Inspiration wiederzukommen. So auch bei den Moving Units, die wir mit Between Us and Them hören. We'll be right back. Moving Units Between Us and Them. Das war es auch schon fast im Soundcheck. Der letzte Song kommt von der amerikanischen Band The National mit Daughters of the Soul Rides vom Album Alligator. Ich hoffe, dieser Soundcheck hat Ihnen Spaß gemacht. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Elber. Your good clothes in the car, so cut your hair so no one knows. I have your dreams and your teeth marks. All my fingernails are painted. I'm here to take you now. You were right about the end. It didn't make a difference. Everything I can remember, I remember wrong. How can anybody know how they got to be this way? You must have known I'd do this someday. Break my